Wie oft schrie ich in den Raum, dass ich wieder frei sein will. Ohne Schmerz leben, reden wie ein anderer Mensch. Doch dann reißen alte Wunden wieder auf von Schmerzen. So, es ist Nacht, es lacht nur der Mond. Man ist einsam, mach ich verweil noch paar Stunden in der tiefsten Trauer des Kismes. Bleiben die Sünden um mich herum, wird alles dunkel, die Kleidung bleibt schwarz. Was habt ihr zu trauern? Keine Farben, weiß und schwarz. Egal was du machst und das Leben bleibt ungerecht. Ohne Geld, nicht mal Kohle für den Strick. Du rennst auf die Straße, betest auf dein bestes Leben ohne dich, ohne dich. Und auch du verstehst, dass das Leben kein Geschenk ist. Denn am Ende weit verdreicht dich die Augen und erkenne, dass die Dimension dich trennen. Auf diesen Wege sind das meine letzten Worte. Leb wohl. Ich hab gekämpft und hab gewartet. Ich dachte, es wäre eh das Ende. Doch ich nehm den Mut zusammen und lasse meine Seele sprechen. Denn ich gebe nicht auf, nein, ich lebe den Traum. Also blick ich nur nach vorne und ich hebe die Faust. Ich hab gekämpft und hab gewartet. Ich dachte, es wäre eh das Ende. Doch ich nehm den Mut zusammen und lasse meine Seele sprechen. Denn ich gebe nicht auf, nein, ich lebe den Traum. Also blick ich nur nach vorne und ich hebe die Faust. Komm! Die Zeit läuft ab und meine Flamme erlischt. Keine Wärme der Menschen, wenn du fällst, fall ich mit. Waren das nicht die Worte, ich meine, es wacht dein Herz, die Trauer sitzt tief in mir, egal wie du's erfährst. Hoffentlich schmerzhaft, dass die Wunde dich prägt. Du dich jeden Tag fragst, warum war ich nicht mal da? Ich sitz am Fluss, super Sterne spiegeln meine Seele. Verstreute Gefühle zieren die Trauer der Seele. Ich bin ready for die, nein, ich denk nochmal nach. Mach mich auf den Weg und denk nochmal nach. War das mein Sinn im Leben, gefangen zu sein? Langsam scheint die Freundschaft für Arsch, nie mehr vereint. Und ich renn und renn, lauf und denk, seh kein Ende, denn weil ich kein Leben mehr kenn. Und nun steh ich da, weil ich kein Frieden finde. Ich schließe meine Augen, singe dein Lied und sprich. Ich hab gekämpft und hab gewartet. Ich dachte, es wäre eh das Ende. Doch ich nehm den Mut zusammen und lasse meine Seele sprechen. Denn ich gebe nicht auf, nein, ich lebe den Traum. Also blick ich nur nach vorne und ich hebe die Faust. Ich hab gekämpft und hab gewartet. Ich dachte, es wäre eh das Ende. Doch ich nehm den Mut zusammen und lasse meine Seele sprechen. Denn ich gebe nicht auf, nein, ich lebe den Traum. Also blick ich nur nach vorne und ich hebe die Faust. Komm!